brauche nicht zu erwähnen, dass ich Lenny Kravitz bin. Das ist der Produzent von London. Weißt du noch, als wir in Dänemark waren? Du wolltest unbedingt dahin. Wir waren spazieren, nur der See war zugefroren. Du hattest deinen kleinen Hund dabei, den wir auf dem Eis verloren. Du hast geweint, ich ging ihn retten, als ich nass am Ufer stand. Sah ich dich gerade noch weggehen mit deinem Dänen Hand in Hand. Für dich mein Gerät, denn im Falle eines Falles bin ich der Mann, der zu dir steht. Ich bin Lenny Kravitz, das ist mein Freund Lenny Kravitz. Wir waren in Frankreich nur ein halbes Jahr danach. Wir waren so glücklich, nur du wolltest noch was trinken. Ich ging uns etwas holen, kaufte auch ein Brot mit Schinken. Als ich wieder kam, da warst du nicht mehr da. Ich sah dich sitzen mit einem Dänen an der Bar. Für dich mein Gerät, denn im Falle eines Falles bin ich der Mann, der zu dir steht. Ganz doll auf dich und auf das Feuer im Kamin. Ich wusste, heute knack ich dich. Heute Abend werden wir ein Team. Doch als ich reinkam, da fand ich seine Hosen und auch leere Tubakdosen. Für dich tat ich alles, doch ich will nicht drüber reden, denn du blöde Kuh stehst mehr auf Jungs aus Schweden. Für dich tat ich alles, doch ich will nicht drüber reden. Das ist schade, liebe Zuschauer daheim, an den TV-Gerät.